Hallo, liebe Podcast-Hörer, willkommen zu Podcast Nummer 3. Ja, 5 Sekunden. Begrüßung in 5 Sekunden. Es ist nichts umgefallen, ich habe keinen Lachanfall bekommen. Gut, ich habe das insgesamt 25 Mal aufgenommen und geübt, aber es hat geklappt. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich nicht Musik am Anfang und am Ende einspiele. Ich glaube, ich war auch schon mal irgendwo die Anregung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht irgendwie doof kommt. Solltest du dazu eine Meinung haben, kannst du die gerne äußern. Freue ich mich sehr. Einfach in den Kommentaren schreiben, Musik ja, Musik nein, keine Ahnung, irgendwas in der Art. Begrüßung ja, Begrüßung nein, auch vielleicht das, da ich ja immer noch nicht so sicher bin, ob das in Ordnung ist, ob mir das persönlich auch gefällt. Ja, ich podcaste in einer Ausnahmesituation momentan, mehr oder weniger. Es ist nämlich 11:45 vormittags. Also noch ziemlich früh und es ist ein Werktag, nämlich Donnerstag und ich sollte eigentlich seit 45 Minuten in der Arbeit sein. Bin ich nicht. Ich bin nicht krank, jedenfalls nicht körperlich. Nein, die Straßenbahnfahrer streiken. Die haben meinen ersten Podcast gehört und sind jetzt beleidigt und wollen nicht mehr arbeiten. Nein, Quatsch. Die wollen mehr Geld. Wollen wir alle, ich auch. Deswegen dachte ich, ach ja, bleibe ich auch mal zu Hause. Ja, schließe ich mich an. Nein, ich bin angewiesen auf die ÖPNV. Oh Mann, wieso sage ich eigentlich immer die? Egal, also den öffentlichen Personennahverkehr und ja, auf die Straßenbahn, die hier übrigens Bembel heißt. Das ist ein blödes Wort. Egal, ja, die fahren aber erst wieder ab 1. Das heißt, ich kann nicht arbeiten. Höhere Gewalt. Finde ich gut, bin ich gar nicht so enttäuscht. Ist nur so, dass natürlich jetzt die vielen Ratsuchenden verzweifelt ja, im Büro stehen und auf meine umfangreichen Kenntnisse und mein fundiertes Wissen verzichten müssen. Das ist fatal und ich hoffe, die Wirtschaft verkraftet das, aber es geht leider nicht anders. Es verzögert sich nun heute um 2 Stunden oder 3, je nachdem, wann ich dann losfahren kann. Ja, was wollte ich sagen? Genau, du siehst vielleicht, die Umgebung hat sich ein bisschen geändert. Es ist orange und schwarz und alles anders und die Titten sind weg und ja, es ist nicht mehr so, ne, irgendwie wie gewohnt. Liegt daran, dass ich umgezogen bin. Warum? Weil ich es nicht so passend finde beim Blonden Alien, also auf dem Blog Das Blonde Alien, www.blondesalien.wordpress.com, wenn wir schon Werbung machen, finde ich es nicht so passend, dass dort nur Podcasts erscheinen, beziehungsweise Podcasts generell erscheinen. Es ist einfach nicht so die richtige Umgebung und auf dem WordPress-Blog, also auf dem WordPress-gehosteten Blog, hast du halt auch nicht so den Freiraum, den du halt hast, wenn du ja ein frei gehostetes Blog hast. Hat man da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und die möchte ich ausschöpfen und ja, genau, deswegen bin ich umgezogen. Hatte ich ja eh schon die ganze Zeit vor, muss ich sagen. Also ich hatte ja schon mich mehrfach gequält mit dem Gedanken, jetzt endlich mal von WordPress.com wegzukommen. Die wollen mich ja eigentlich auch eh nicht haben, denn da bin ich ja rausgeworfen worden von der tollen Community, zu der ich noch nicht mehr gehöre, verstoßen. Ich bin sozusagen Außenseiter. Warum? Weil ich einfach zu oft das Wort Ficken verwende und WordPress findet das nicht gut. Ja, aber egal. Es ist so. Und ja, irgendwie bin ich ja nicht mehr so auf diese Community angewiesen, deswegen dachte ich mir, ich ziehe um. War bisher nur leider irgendwie ein bisschen ja, zu faul. Naja, egal. So, dann wollte ich nochmal so in die Runde werfen, ob denn nicht vielleicht zufällig jemand einen guten Podhoster weiß, mit Ausnahme von Podhost. Da habe ich mein freies Budget nämlich schon erschöpft. Ja, was heißen soll, es wäre toll, wenn ich irgendwie einen günstigen Hoster finden würde, der meinen gesamten Müll, ja, möglichst gratis speichert. Ja, angemeldet habe ich mich mal bei Our Media, angeregt von Dennis, vielen Dank. Das scheint gratis zu sein, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, denn ich kann leider meine Podcasts da nicht hochladen. Jedenfalls nicht von zu Hause aus, weil ich ja ein Linux-Dings-System habe. Und da funktioniert das Programm, das man dafür benötigt, funktioniert nicht. Ja, das ist inzwischen nicht mehr so schlimm, also man gewöhnt sich daran. So, dann wollte ich noch in Anlehnung an an den letzten Podcast sagen, ja, Doktor von Q. bei mir heißt du übrigens nur der Doktor, ganz so wie Doktor Who. Hat angeregt, beziehungsweise hat meine S-Laute kritisiert oder bemängelt. Zu Recht, denn ich spreche das S etwas stimmhaft aus. Und das kommt in dem Wort, ich sag's jetzt mal stimmhaft, 6 nicht so gut. Ich sollte das schärfer aussprechen. Ja. Ich vermute, du wolltest, dass ich irgendwelchen Schweinkram erzähle, aber ist okay. Ich gebe mir Mühe und werde fortan das Wort Sex total pervers aussprechen. Ich versuche es zumindest. Falls du übrigens hier was quietschen hörst, huch, das ist meine Klippern-Couch von IKEA. Die quietscht, wie übrigens alle meine Möbel. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht sollte ich abnehmen oder ich liege einfach zu oft da drauf oder ich mache zu viel schweinische Sachen auf meinen Möbelstücken. Kann sein, ich weiß es nicht. Es quietscht jedenfalls alles irgendwie so ein bisschen und wackelt und naja. Egal, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Was wollte ich erzählen? Ja. Ah ja, genau. Folgendes. Sollte jemand zuhören, beziehungsweise solltest du, ich spreche dich mal gleich persönlich an, zuhören, der du dich bei ICQ meiner einer nennst. Bitte, bitte oute dich. Wir hatten kürzlich gequatscht und du bist in meiner Kontaktliste seit irgendwie einem Jahr oder so und ich habe leider vergessen, wer du bist. Das tut mir ganz schrecklich leid. Und ich habe mich nicht getraut, das im Gespräch anzusprechen. Das war mir dann zu peinlich. Ja, also bitte nicht persönlich nehmen. Es ist nur so, ich bin ganz selten in ICQ und habe das jetzt erst wiederentdeckt, sozusagen, weil ich dadurch mit ICQ to go, mit meinen Kollegen im weit entfernten, in der weit entfernten Außenstelle quatschen kann. Und ja, und da, wenn man das verwendet, dann poppt da halt diese ganze Kontaktliste auf. Und Problem ist halt, da sind Kontakte drin, deren Namen ich einfach vergessen habe. Also du bist nicht der Einzige, aber wir haben ja kürzlich gesprochen und es ist mir peinlich und unangenehm, dich zu fragen, dich im Gespräch zu fragen. Deswegen mache ich sie in aller Öffentlichkeit. Ist viel weniger peinlich. Nee, ist nur so, falls ich irgendwie schweinische Witze erzähle oder irgendwie anfange, also ne, was wir, naja, egal. Wollte ich ganz gern wissen, wer du bist. Am Ende bist du ein 14-jähriger Schüler oder so. Nee, das hatte ich schon mal, das muss nicht sein. Nein, nein, nein, nein. Oder doch, ich hatte mal mit Yannick geplaudert. Da wusste ich noch nicht, wie alt er ist. Wobei es ja keine Rolle spielt. Yannick ist ja seinem Alter weit voraus und insofern war das auch nicht ersichtlich. Aber ich habe Gott sei Dank nichts Perverses, glaube ich, gesagt. Ich hoffe es. Als ich dann wusste, dass Yannick damals erst 14 war, war das dann ganz komisch, muss ich sagen, zu chatten, weil ich irgendwie grundsätzlich dran gedacht habe, oh Gott, das darf ich jetzt so nicht schreiben. ja. Apropos jugendliche, minderjährige Jungs. Ich bekomme vielleicht, wenn ich Glück habe, ein professionelles Podcast-Equipment. Das finde ich toll. Und zwar bestehend aus einem T-Bone-Mikroskop, ja. Mikrofon. Oh Gott, ist einfach noch zu früh heute. Ja, aus einem Mikrofon und einem kleinen Mischpult. Und das bekomme ich vielleicht für 80 Euro. Finde ich toll. Und zwar vermittelt von der Aushilfe, die bei uns arbeitet. Die ist, beziehungsweise der ist süße 18 und total nett. Der ist wirklich süß. Also, ne, schnucklig, also. Finde ich total goldig, hat mir das vermittelt und fährt mich sogar zu der Person, die das verkauft. Und ach, das finde ich ganz arg süß. Ja, ich hoffe, du hörst das nicht. Oh Gott, du könntest das hören, fällt mir gerade ein. Ja, vergiss es einfach. Ja, ich finde es nur nett von dir. Danke. So, was du jetzt nicht so ganz mitbekommen hast, ist, dass ich ja eigentlich mich gerade eben verabschieden wollte. Zwischenzeitlich aber 9 Stunden vergangen sind. und ich hier in meiner Arbeit sitze. Daher vielleicht die unterschiedliche Tonqualität, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich muss es dann erst im Gesamtzusammenhang hören. Vielleicht auch ein störendes Hintergeräusch, das ist Hintergrundgeräusch, das ist der Server, der hier so ein bisschen brummt. Ja, ich sitze in einem kleinen Büro. Sieht ein bisschen aus wie, ja, weiß ich nicht, wie eine Schuhschachtel. Kann die Straße beobachten, beziehungsweise die Straße kann mich beobachten, weil ich im Hellen sitze und draußen ist es dunkel. Es muss bescheuert ausschauen. Ja, vielleicht sieht es auch so aus, als würde ich telefonieren und ja, das ist dann schon wieder was anderes. Gut, dann bringen wir es mal schnell hinter uns. Ich sag auf Wiedersehen. Nein, auf Wiederhören. Oh Gott, ich wollte mich eigentlich gar nicht mehr verabschieden. Das ist doch so blöd. Nee, ich sag gar nichts. Ich schalte einfach ab und ja, ich schalte ab.